zart hab ich, nun lasst mich ziehen. Und das himmlische Weid, das Logo dort hält, das gibt mir nun gütlich zurück. Zur Buße gehört auch die Beid. Verfluchter Dieb! Doch nur Geduld, der den Alten mir schuf, schafft einen anderen. Noch halt ich die Macht der Mime gehorcht. Schlimm zwar ist der Schlammfeind zu lassen die listige Wehr. Nun denn, Alberich ließ euch alles, jetzt löst ihr Bösen das an. Bist du befriedigt? Lass ich ihn frei. Ein goldener Ring ragt dir am Finger, hörst du mal? Der acht ich gehört wie zum Wort. Der Ring! Zu deiner Lösung musst du ihn lassen. Das Leben, doch nicht den Ring, den Reim verlang ich. Mit dem Leben mach, was du willst. Löse ich mir Leib und Leben, den Ring auch muss ich mir lösen. Hand und Haupt, Haug und Ohr, sind nicht mehr mein eigen, als hier dieser rote Ring. Mein eigen nennst du den Ring, Kraft, schamloser Albe. Nicht am Sag, wie entnahmst du das Gold, daraus du den schimmernden Schuss. Thank you. Venus. Schlüpfe denn heim, deine Schlinge hält dich frei, fahr dahin.